Okay, turn with me to Matthew chapter 12. Blättert mit mir zu Matthäus 12. And let's pray. Und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For saving our lives. Dass du unser Leben errettet hast. From a life of godlessness. Vor einem Leben der Gottlosigkeit. Living without you. Ohne dich zu leben, living in our own strength, in unserer eigenen Kraft zu leben, our own righteousness, in unserer eigenen Gerechtigkeit, our own opinions, nach unseren eigenen Vorstellungen, our own ways, unseren eigenen Wegen. But we thank you that we have come to know your Son Jesus. Wir danken dir, dass wir deinen Sohn Jesus kennengelernt haben. Through the new birth, durch eine neue Geburt, through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist. Bless this message, I pray. Segne diese Botschaft, darum bitte ich dich. Lord, manifest yourself today. Herr, manifestiere du dich heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. How many people have caught a glimpse of the Jesus movies that have been on television? Wie viele Personen haben jetzt einige dieser Jesus-Filme gesehen, die im Fernsehen laufen? When it comes to the Via Dolorosa and the crucifixion and wenn da die Szenen kommen auf der Via Dolorosa und dann die Kreuzigung. No matter how unbiblical it is, I always weep. Und ganz gleich wie unbiblisch das ist, ich weine trotzdem immer. No matter how inaccurate it is, I always weep. Und auch wie unzutreffend das ist, ich weine immer. I guess we'll never see a movie that will be accurate enough until we get to heaven. Ich glaube, wir werden niemals einen Film sehen, der wirklich genau ist. Also bis zu dem Moment, in dem wir im Himmel sein werden. I'm guessing that somewhere between 0.5% and 1% of what actually happened. Ich glaube, dass so ein halber Prozent oder vielleicht 1% von dem, was wirklich passiert ist. Let's say this. I'm guessing about 1% of what really could be portrayed in a 2-hour movie is being portrayed. Ich glaube, dass das, was bestenfalls in einem 2-stündigen Film dargestellt werden kann, dass da höchstens 1% davon dargestellt wird. If we really portrayed that last week, so wenn wir wirklich ein Abbild hätten dieser letzten Woche, it would be an R-rated movie. Dann wäre das ein R-rated, restricted. Also ein limitierter Film. No one under 18 could see it. Das heißt, es würde dann dabei stehen, keiner unter 18 darf das sehen. It probably would be found in the horror section of the video store. Es wäre vielleicht in dem Eck zu finden in den Videoläden, wo Horror drüber steht. What actually happened in that week is so brutal. Weil das, was da in dieser Woche geschah, das war so brutal. In Matthew chapter 12. In Matthäus 12. We find an interesting verse in verse 40. Finden wir einen interessanten Vers, und zwar den Vers 40. The Lord says, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the mouth or the heart of the earth. Da sagt der Herr Folgendes, denn wie Jonah 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. We've always understood that the Lord was crucified on the day of preparation. Nun, wir haben immer begriffen, dass es am Tag der Vorbereitung war, an dem der Herr gekreuzigt wurde. This is John chapter 19, verse 14. Johannes 19, 14. The day of preparation was the day before the Sabbath. Und dieser Tag der Vorbereitung war der dem Sabbat zuvorging. We know for sure that the Lord rose from the dead on the morning of the first day. Und wir wissen auch ganz sicher, dass der Herr am ersten Tage wieder auferstanden ist, am Morgen. Which would be Sunday morning, early, very early. Was bedeuten würde, das war sehr früh am Sonntag in der Früh. And we've always heard that the Lord rose on the third day. Und wir haben immer gehört, dass der Herr am dritten Tag auferstand. Friday being the first day. Freitag der erste Tag. Saturday the second and Sunday the third. Samstag der zweite, Sonntag dann der dritte Tag. Muslims have always brought this issue up. Und die Moslems, die berufen sich immer auf diese Sache. As a major contradiction in the Bible. Nämlich als ein Hauptwiderspruch in der Bibel. And I would like to speak about that today. Und ich möchte über das heute sprechen. Jesus was crucified on the day of preparation. Jesus wurde am Tag der Vorbereitung gekreuzigt. But I want to suggest another understanding of what actually happened that week. Aber ich möchte da jetzt ein weiteres Verständnis hinzufügen von dem, was in dieser Woche geschah. And with the help of John Jackson. Und auch vielleicht mit der Hilfe von John Jackson. And different ones, different scholars that I've read. Und auch mit Hilfe von anderen Schriftgelehrten, die ich las. I have a better understanding today. Habe ich dadurch ein besseres Verständnis erlangt. In each year, the high Passover would come. So jedes Jahr, wenn dieses hohe Pascha-Fest kam. In the first month of the year. Zwar war das im ersten Monat des Jahres. Which was the month of Nisan. So war der Monat Nisan. And that occurred that would be the month of March or April for us. Für uns ist das der Monat Mai, März oder April. On the 14th and 15th of Nisan. Und zwar den 14. oder 15. Tag des Monats Nisan. The Feast of Unleavened Bread began. Begann das Fest der ungesäuerten Brote. The first day was the day of preparation. Und der erste Tag war der Tag der Vorbereitung. For the second day was the high Passover of the year. Weil der zweite Tag war dann das Pascha-Fest oder Pesach-Fest des Jahres. Normally there was one unit of priests that would be in the temple to receive sacrifice. Und üblicherweise war da eine Gruppe von Priestern im Tempel und sie empfingen die Opfergaben. On Nisan 15 there would be 24 units of priests. Und am Nisan, im Monat Nisan, gab es 24 solcher Gruppierungen von Priestern. This festival was the highest festival in the Jewish calendar. Das war also das höchste Fest, der höchste Festtag im Kalender der Juden. Josephus claimed that there was nearly 3 million Jews around Jerusalem. Der Josephus behauptet, dass es in etwa 3 Millionen Juden dort in Jerusalem gab zu diesem Zeitpunkt. Which some people say has to be an exaggeration. Aber manche sagen, das muss eine Übertreibung sein. But he said they came from everywhere. Aber er sagt, sie sind von überall hergekommen. To celebrate this festival. Um dieses Fest zu feiern. I have a scholar here who says this. Bei einem Schriftgelehrten habe ich Folgendes gefunden. It says on the basis of a solar reckoning. Auf der Grundlage einer ganz simplen Anerkennung dessen, the 14th of Nisan, und zwar der 14. im Monat Nisan, fell on a Tuesday, fiel der Tag an einen Dienstag, fell on a Tuesday of that week, an einen Dienstag dieser Woche. Now, a Tuesday at sunset, und zwar ein Dienstag beim Sonnenuntergang. Now, don't lose me. Nun bitte passt auf. The Jewish day starts at 6 in the evening. Der jüdische Tag beginnt ja um 6 Uhr am Abend. 6 hours before the way we reckon it. Das heißt 6 Stunden bevor wir eigentlich unseren Tag beginnen lassen. So Wednesday begins at 6 o'clock Tuesday evening. Das heißt der Mittwoch beginnt eigentlich um 6 Uhr Abend des Dienstagabends. And he said, und er sagt, this says that we know of an existence of such a calendar. Und er sagt, wir wissen, dass solch ein Kalender existierte. And we know that it is highly respected. Und wir wissen, dass das sehr hoch anerkannt ist. And this Jewish calendar claims that the 14th of Nisan was on a Wednesday. Und dieser Kalender, daraus schließen wir und wissen wir, dass der 14. des Monats Nisan ein Mittwoch war. The 15th was the Passover. Das heißt, der 15. war dann das Pessachfest. The high, that was the high Sabbath of the year. Das war der höchste Sabbattag des Jahres. Now in John chapter 19, in Johannes 19, verse 31, Vers 31, for the Jews therefore, because it was the day of preparation, so that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath. Da heißt es, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. For that Sabbath was a high day. Denn der Tag jenes Sabbats war groß. Do you understand what has happened? Versteht ihr, was da passiert ist? People, scholars have assumed that the Sabbath was the Saturday. Schriftgelehrte haben angenommen, dass der Sabbat der Samstag war. But it was a high Sabbath. Aber es war ein hoher Sabbat. It was actually Thursday. Und es war eigentlich der Donnerstag. The day of preparation was actually Wednesday. Und der Tag der Vorbereitung war der Mittwoch. We know that Jesus arrived 6 days before the Passover in Bethany. Und wir wissen, dass Jesus 6 Tage vor dem Sabbattag in Bethanien ankam. That would make it Friday. Das heißt, er würde am Freitag wäre er dort angekommen. Nisan, the 9th. Den 9. des Nisans. The scripture says the next day. Und in der Schrift heißt es, dass am darauffolgenden Tag he triumphantly went into Jerusalem, er im Triumph nach Jerusalem einzog, which would be the Sabbath day, und das ist eben der Sabbat gewesen, which would make all sense, und das würde auch Sinn machen, because it was not a work day, weil es war ja kein Arbeitstag. There was not a lot of traffic going in and out of Jerusalem. Es gab also da nicht sehr viel Verkehr von Jerusalem weg und hin. Everybody was there. Jeder war da. Everything was quiet. Alles war ruhig. And suddenly Jesus is coming riding on a donkey into Jerusalem. Und plötzlich kommt Jesus und er reitet auf einem Esel hinein nach Jerusalem. And they are crying Hosanna, Hosanna. Und sie rufen Hosanna, Hosanna. It is believed that we switched Palm Saturday to Palm Sunday. Es wird geglaubt, dass der Palmsamstag mit dem Palmsonntag dann verwechselt wurde. Under Constantine, because he wanted to un-Jewify, if you can understand that, Christianity. Und zwar unter Kaiser Konstantin, weil er das einfach entjudaisieren wollte. Do you understand that? So he switched Palm Saturday to Palm Sunday. Das heißt, der Palmsamstag wurde dann zum Palmsonntag gemacht. But it actually occurred on a Saturday. Aber eigentlich ist das Ganze am Samstag passiert. And the scripture says that the Lord went into the temple and he looked around all around. Und in der Schrift heißt es, der Herr ging in den Tempel und er blickte überall umher. And some people approached him in John chapter 12. Und in Johannes 12 heißt es, dass sich ihm einige Menschen genähert haben. And they were Greeks and they said, we want to see Jesus. Und das waren Griechen, sie wollten Jesus sehen. And he would say this statement. Und er hat dann folgende Aussage getroffen. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Wenn das Korn nicht in den Boden fällt und dort stirbt, bleibt es leer. He began to speak of his death. Er begann da bereits von seinem Tod zu sprechen. He began to speak how he must leave. Er begann zu sprechen von dem, dass er weggehen müsste. The multitude was in unbelief. Aber die Menge, sie war im Unglauben. And Jesus was grieved. Und Jesus war betrübt. And then he would cry out. Und dann rief er aus. If you believe in me. Wenn ihr an mich glaubt. You are believing in the one who sent me. Dann glaubt ihr an den, der mich gesandt hat. I did not come of my own initiative. Ich bin nicht von mir aus allein ausgegangen. I was sent by my Father. Ich wurde gesandt von meinem Vater. The words that I speak are not my words. Die Worte, die ich spreche, das sind nicht meine Worte. But the multitude was in unbelief despite all the miracles he did. Aber die Menge, sie blieb in Unglauben, trotz der Wunder, die alle taten. So he would go to Bethany that night. An diesem Abend ging er nach Bethanien. The next day he would be coming to Jerusalem again. Und am nächsten Tag ging er dann nach Jerusalem wiederum. This is now Monday morning. Das war der Montagmorgen. This is Sunday morning. Sonntagmorgen. This is Sunday morning, as we would know it. Sonntagmorgen für uns. The first day of the week. Der erste Tag der Woche. It's a work day. Ein Arbeitstag. He comes to Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem. He goes into the temple. Er zieht in den Tempel hinein. And he starts to push all the tables over. Und er beginnt dort alle Tische umzuschmeißen. He is out of his mind, it appears. Und es scheint so, als ob er da seinen Verstand verloren hätte. The temple was huge. Dieser Tempel war riesig. It was the Passover week. Es war die Passawoche. Merchants were in the city. Da waren Händler in der Stadt. Beggars were lining the streets. Die Bettler, sie lagen in den Straßen. They were coming from everywhere. Von überall her zogen die the Menschen. The place was packed. Das war völlig überfüllt, diese and Stadt. The Lord would march into the temple. Und der Herr ging in den Tempel hinein. And with the authority of God, he would turn over the tables. Mit der Autorität Gottes schmiss er diese Tische um. Pushing people out. Er stieß die Menschen hinaus. Get out of here! Verschwindet von hier. Knocking tables over. Hat die Tische umgestoßen. People running out. Die Menschen liefen hinaus. It says he would not allow anyone to pass through. Und es hieß, und es heißt hier, dass er niemanden erlaubte, da durchzugehen. He would stop people. Er hat sie angehalten. Get out of my father's house. Get out of here. Verschwindet aus dem Hause meines Vaters. Verschwindet. My father's house is a house of prayer. Das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebets. But you have made it a den of thieves. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. And he cleansed the temple with the authority of God. Und er hat den Tempel gereinigt mit der Autorität Gottes. Sunday morning. Sonntagmorgen. Or Sunday during the day. Den ganzen Sonntag. He returns to Bethany that night. Er zieht dann wieder zurück nach Bethanien. He spends the night there. Und verbringt dort die Nacht. Monday morning, as we would know it. Und Montagmorgen für uns, so wie he appears back in the temple. Erscheint er wiederum im Tempel. He is immediately confronted. Und sofort wird er by the elders and the chief officials. Wird er mit den Ältesten und den mit den Ältesten dort konfrontiert. Matthew 21 tells us what happened. In Matthäus 21 lesen wir, was da passierte. By what authority? Aus welcher Autorität? Do you do these things? Tust du diese Dinge? By what authority? Von welcher Autorität? By what authority have you done this? Aus welcher Autorität heraus hast du das gemacht? By what authority? Wer mir die Autorität gibt? John's baptism. Die Taufe des Johannes. Was it from heaven or was it from men? Stammt die vom Himmel oder war das ein Mensch? You answer that question and I'll tell you by what authority I have done this. Beantwortet ihr mir diese Frage und ich werde euch sagen, aus welcher Autorität ich hier gehandelt habe. They were challenging him. Sie haben ihn herausgefordert. They were trying to catch him. Sie haben versucht, ihn zu fangen. The Pharisees would hear. Und die Pharisäer hörten das. The Sadducees would come. Die Sadduzäer kamen. They would ask him questions. Sie stellten ihm Fragen. Excuse me, Master. Entschuldige, Meister. We know that you are from God. Wir wissen, dass du von Gott kommst. Here is a coin from Caesar. Da ist eine Münze. No, let me ask you a question. Ich will eine Frage stellen. Do we pay tax to Caesar? Zahlen wir dem Caesar Steuern? And the Lord said, you hypocrites. Und der Herr sagte, ihr Heuchler. Why do you test me? Warum versucht ihr mich? Give me a coin. Gebt mir eine Münze. Whose image is on the coin? Welches Bild seht ihr auf dieser Münze? Caesar's. Das Bild Caesars. And give to Caesar what is Caesar's. So gebt dem Caesar, was dem Caesar gehört. The Sadducees would come. Und dann kamen die Sadduzäer. Good master. Guter Meister. We have a question. Wir haben eine Frage. A husband had a wife. Ein Mann hatte eine Frau. And the husband died. Dann starb er. The wife married the brother. Die Frau heiratete den Bruder. And he died. Und dann starb auch dieser. And the wife married the other brother. Und die Frau heiratete den nächsten and Bruder. And this went on for seven brothers. Und das Ganze siebenmal geschah das. And finally they all died. Und dann starben sie alle. Whose wife is she in the resurrection? Nun, bei der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein? And the Lord would say, und der Herr sagte, you err. Ihr. You err. Ihr erbt. You are mistaken. You are mistaken. Euch. Ihr irrt euch. Not knowing the scripture. Weil ihr die Schrift nicht kennt. Nor the power of God. Noch die Macht Gottes. Do you know what was interesting? Und wisst ihr, was interessant Nisan ist? Nisan 10. Der 10. des Monats Nisan, was the day that Jesus marched into Jerusalem. War der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem hineinzog. Nisan 10 was the day that you chose your lamb for sacrifice. Und der 10. des Monats war auch der Tag, an dem du das Lamm aussuchtest für dein Opfer. And that lamb had to be tested to see if it was blameless. Und dieses Lamm wurde immer überprüft, ob es wirklich makellos war. You would choose your lamb. Das heißt, du wähltest ein Schaf aus. You would aus, check it and check it and check it to see if it was blameless. Und du hast es überprüft und untersucht, ob es wirklich makellos war. And if it was blameless, you would sacrifice it on Wednesday. Und wenn es wirklich makellos war, dann wurde es am Mittwoch geopfert. Jesus is being tested. Jesus wurde geprüft. And he is without spot. Aber er war makellos. Then he would look at the Pharisees. Und dann blickte er die Pharisäer an. They were gathering together. Sie haben sich da versammelt. And he would say, "Excuse me." Und er sagte dann, entschuldigt mal. I have a question for ich you. Habe eine Frage an euch. The Christ. Christus. The Christ. Der Christus. Whose son is he? Wessen Sohn ist er? Son of David. Und der Sohn Davids. Right. Genau. Then why does David in the Spirit, warum kann dann David im Geiste, Psalm 110, verse 1, Psalm 110, 1, why does David call him Lord? Warum kann ihn David dann Herr nennen? Nobody knew. Niemand wusste es. Do you know what the answer was? Wisst ihr, welche Antwort dazu gegeben ist? Because he was the God-man. Weil er der Gottmensch war. Because though he came from David, das heißt, obwohl er von David her stammte, he came from God. Kam er doch von Gott. He was the God-man. Er war der And Gottmensch. No one asked him a question. Und niemand fragte ihn noch. And then he would start Matthew 23. Und dann begann Matthäus 23. This was a day of confrontation, Monday. Dieser Montag war ein Tag der Konfrontation. Oh boy, was he angry. Wie er doch zornig war. He starts in on the Pharisees. Er fängt an, die Pharisäer seven zu woes konfrontieren. Of Matthew 23. Die sieben Wehklagen in Matthäus 23. Scribes and Pharisees, hypocrites. Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vipers. Ihr Viper. Blind guides. Ihr blinden Führer, ihr. You wash the outside of the cup. Ihr wascht außen alles ab. But the inside of the cup is filthy. Aber innen drinnen im Becher, da ist Schmutz. Who can save you from the damnation of Gehenna? Wer kann euch retten vor der Verdammnis in Gehenna? Then he would cry out. Und dann rief er aus. Oh Jerusalem, Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem. I would have gathered you as a mother hen gathers her chicks under her wings. Wie oft habe ich versucht, dich zu versammeln, wie eine Mutterhenne ihre Küken zu versammeln sucht. But you were unwilling. Aber du wolltest nicht. Then he leaves the temple. Und dann verlässt er den This Tempel. This is Monday. Am Montag. Nisan 11. 11. Tag des Monats Nisan. He leaves the temple. Er verlässt den Tempel. As he's walking out. Und wie er da hinausgeht. One of his disciples looks at the temple. Sagt einer seiner Jünger schaut auf den Tempel. Says, wow. Er sagt, wow. Isn't this incredible? Ist das nicht unglaublich? And he says, I tell you. Und er sagt, ich sage euch. That not one of these stones will be left upon another. Nicht einer dieser Steine wird über den anderen bleiben. Fulfilled in 70 AD under Titus. Das erfüllte sich 70 nach Christus unter Titus. Titus did not want to destroy the temple. Titus wollte den Tempel nicht zerstören. He did not want to destroy the city. Er wollte auch die Stadt nicht zerstören. But the fire began inside the temple. Aber das Feuer begann drinnen im Tempel. The gold from the ceiling melted between the stones. Und das Gold schmolz von der Decke. And the soldiers removed every stone. Und die Soldaten, die nahmen einfach jeden Stein dort auseinander. Just like the Lord predicted. So wie es der Herr voraussagte. Jesus goes to the Mount of Olives. Nun, Jesus geht zum Berg der It's Nisan 11, Monday afternoon. Es ist Montag im Monat Nisan. He's sitting on the mountain. Er sitzt dort auf diesem Berg. He's looking down. Er sieht hinunter. And his disciples say, Lord, tell us. Und seine Jünger sagen zu ihm, Herr, sage uns. What is the sign of your coming? Welche sind die Zeichen deiner Rückkehr? And the end of the time. Und des Endes der Weltzeit. And he begins. Und dann beginnt er. All of Matthew chapter 24. All das, was wir in Matthäus 24 finden. He gives them seven illustrations about the end times. Er gibt ihnen sieben Illustrationen über die Endzeit. The generation, the fig tree. Den Feigenbaum, die Generationen. Noah, the time of Noah. Die Zeit Noahs. The house owner. Dann der Hausbesitzer. The faithful servant. Der treue Diener. The ten virgins. Die zehn Jungfrauen. The parable of the wedding feast. Das Gleichnis des Hochzeitmahls. The parable of the sheep and the goats. Dann das Gleichnis von den Schafen und den Ziegenböcken. They return to Bethany. Und sie kehren zurück nach Bethanien. And somewhere in the afternoon on Tuesday, Nisan 12. Und irgendwann Nisan einmal 13, 9, 10, 11, 12. Right, Monday is the 12th. Sorry, it's Nisan 13 now. So jetzt sind wir im 13. Tag des Monats Nisan. Right, Friday is the 9th. Saturday Freitag is the 10th. Sunday is the 11th. Monday is the 12th. Now it's Tuesday the 13th. Also wir sind Dienstag den 13. des Monats Nisan. And the Lord says to his disciples, go and prepare the Passover that I can eat it with you. Und der Herr sagt zu seinen Jüngern, geht hin und bereitet das Pessachfest vor, normally damit ich es mit euch essen kann. Normally the Passover would be eaten on Nisan 14th, the eve of the 15th. Und normalerweise wird eben am Abend des 14., also das ist der 15. Tag des Monats Nisan, das Pessachfest gegessen. The Lord has to eat it a day early. Aber es muss einen Tag zuvor bereitet it's werden. It's Tuesday evening, but actually now it's Wednesday. So eigentlich Dienstagabend ist es, aber nach jüdischer Zählweise bereits der Mittwoch. The Lord is with his disciples. Und der Herr ist mit seinen Jüngern zusammen. They are celebrating this last meal. Sie feiern gemeinsam dieses letzte Abendmahl. A lot of things are happening here. Und vieles passiert da. Judas betrays him. Judas verrät ihn. They finally leave. Schließlich verlassen sie dann den Raum. We have the before Judas leaves, we have the foot washing. Bevor Judas ihn noch verrät, ist diese Fußwaschung. John chapter 13, 14, 15, 16 and 17 all occur right here. Johannes 13, 14, 15, 16, das findet alles jetzt statt. The Lord goes to the garden. Und der Herr geht in diesen Garten. This is now Wednesday. Das ist nun der Mittwoch. Nisan 14. 14. Tag des Monats Nisan. One day before the Passover. Ein Tag vor dem Pessachfest. He's betrayed. Er wurde verraten. He is arrested in the garden. Er wird dann im Garten festgenommen. And now the brutality begins. Und nun beginnt die Brutalität. He will go through a sleepless night. Er hat eine durchwachte Nacht zu verbringen. He'll be crucified 9 o'clock in the morning. Um 9 Uhr des darauffolgenden Tages wird er gekreuzigt. According to the Gospel of Mark. Gemäß dem Evangelium nach Markus. He will go through 6 trials. Da gibt es dann 6 verschiedene Versuchungen. He will stand before Annas. Befragungen. Es war der Ananias. The former high priest. Das war der vorherige hohe Priester. He will send him bound to Caiaphas. Der sandte ihn dann gleich zu Kaiphas and the elders. Und den anderen Ältesten. And they will say to him, und die sagten dann zu ihm, we adjourn you by the living God. Wir fragen dich beim lebendigen Gott, wir beschwören dich, are you the Christ? Bist du der Christus, the Son of God? Der Sohn Gottes? And he said, und er sagte, I am. Ich bin's. They blindfolded him. Sie haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt. And it says they began with their fists. Und es heißt dann, sie haben ihn geschlagen. Boom. Mit ihren Fäusten. Boom. Boom. Others would come and slap. Boom. Andere sind gekommen, haben ihn auch geschlagen. Again with the fist. Boom. Wieder mit der Faust. Again. Boom. Und wiederum. And hitting him again. Sie haben ihn wiederum geschlagen. They would go through a trial through the night. Und dann haben sie das ganze ein ganzes Verhör die Nacht hindurch gemacht. They would bring in false witnesses. Sie haben falsche Zeugen aufgerufen. All through the night. Die ganze Nacht hindurch. He is sleepless. Es war schlaflos für ihn. Beaten. Er wurde geschlagen. He's bruised. Und er war schmerzverzerrt. He's bruised. He's swollen. Er war geschwollen. Isaiah 53. You cannot recognize him slowly. Jesaja 53. Du kannst das nicht erkennen. Erkennen. It gets into the morning hours. Nun kommen die Morgenstunden. The third trial. Dritte Befragung. Drittes Verhör. Now he stands before the council in the morning. Nun steht er da vor dem Rat. All the elders again are joined together, even more. Die ganzen Ältesten haben sich versammelt, noch mehr jetzt. He's brought there, he is beaten, he is swollen, he is bruised, he's got black and blue eyes. So er wird da vorgeführt, er wurde geschlagen, er hat ein geschwollenes Gesicht, blaue Augen. They say one more time. Und sie sagen nochmals zu ihm. We ask you. Wir fragen dich. Are you the Christ? Bist du der Christus? No answer. Keine Antwort. Are you the Christ? Bist du der Christus? And he says, if I tell you I am, you will not believe me anyway. Und er antwortet, wenn ich euch auch sage, dass ich es bin, ihr werdet es ohnehin nicht glauben. Are you God's son? Bist du der Sohn Gottes? And he said, und er sagt, I am. Ich bin's. I am. Ich bin's. And you will see me. Und ihr werdet mich sehen. Seated in glory. Sitzen beim Allerhöchsten in der Herrlichkeit. Coming in the clouds of the heavens. Wiederkehrend auf den Wolken. God in the flesh. Gott im Fleisch. And they said, this is enough. Und sie sagen, das reicht. They took him to the fourth trial. Sie führen ihn zum vierten Verhör. Over to Pilate. Noch hinüber zu Pilatus. They are accusing him. Sie klagen ihn an. It says they are vehemently accusing him before Pilate. Das heißt, sie klagen ihn ganz heftig an vor dem Pilatus. Pilate finally sends him over to Herod. Der Pilatus sendet ihn schließlich hinüber zum Herodes. Herod thinks it's a joke. Und der Herodes glaubt, das ist ein Spaß. Asks him some questions. Er stellt ihm einige Fragen. And then the scripture said Herod and his soldiers abused him. Und dann heißt es in der Schrift, Herodes und seine Soldaten, sie missbrauchten ihn. So he takes another beating. Das heißt, dort wird er wiederum geschlagen. From Herod's bodyguards. Von den Leibwächtern des Herodes. And Herod is present. Und der Herodes steht dabei. Herod sends him back to Pilate. Er sendet ihn wieder zurück zu Pilatus. What do we do with this man? Was machen wir mit diesem Menschen? Pilate's wife says, "Don't touch this man. I had a dream last night." Die Frau des Pilatus sagt, rühr diesen Menschen nicht an. Ich hatte einen Traum gestern. This man is righteous. Don't touch him. Dieser Mann ist gerecht. Berühre ihn nicht. Pilate begins to try to get out of the whole situation. Der Pilatus sucht irgendwie einen Ausweg aus der ganzen Situation. The Jews press him. Die Juden, sie drängen ihn. They sense he's trying to release Christ. Und sie spüren förmlich, dass er bemüht ist, Christus freizugeben. You better not release him. Und sie sagen, lass ihn ja nicht frei. You're a traitor to Caesar. Sonst bist du ein Verräter des Kaisers. And he says, then you crucify him. Nun, dann kreuzigt ihr ihn, sagt er. And they said, then we will. Dann werden wir das tun, sagen sie. And let it come upon us and our children. Und auf uns soll das alles kommen und auf unsere Kinder. So it did, 78 days. Und so kam es auch, 70 nach Christus. And Pilate would send him to be scourged. Und der Pilatus ließ ihn dann geißeln. And when they scourged him, und als sie ihn da geißelten, they put a crown of thorns on his head, drückten sie ihm eine Dornenkrone aufs Haupt. And they sent him back. Sie sandten ihn zurück. And Pilate said, und der Pilatus sagte dann, behold the man. Seht, der Mann. Let him be crucified. Er soll gekreuzigt werden. On this festival was so great. Und dieses Fest, es war so groß. That the Jews would always offer, I mean, the Romans would even offer the Jews the freedom of a criminal. Und zwar so ein wichtiges Fest war es, dass die Römer den Juden sogar anboten, einen Kriminellen freizulassen an diesem Tag. Um einfach die ganzen Festlichkeiten noch zu unterstützen. So they asked for Barabbas. Und so baten sie nun Barabbas. Jesus is scourged. Jesus, er wurde gegeißelt. He wears a crown of thorns. Er trägt die Dornenkrone. He's been beaten already. Er wurde geschlagen. Twice. Bereits zweimal. Scourged. Gegeißelt, the crown of thorns, Dornenkrone, and before he gets crucified, und bevor er gekreuzigt, the Roman soldiers have him one more time. Da ist er noch einmal den römischen Soldaten ausgesetzt. And the scripture says they put a staff in his hand. Und in der Schrift heißt es, sie gaben ihm einen Stab in die Hand. They fell down to worship him. Sie beugten sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Then they took the staff. Dann nahmen sie diesen Stock. And they were beating him on the head. Und schlugen ihn auf den Kopf. Right on the crown, just beating him on the head. Genau auf die Dornenkrone drauf. Could you imagine the condition? Könnt ihr euch vorstellen die Umstände? Is it any wonder when he was in the garden? Ist es ein Wunder, als er sich im Garten befand? He said, "My soul is exceedingly sorrowful." Wo er sagt, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Even unto death. Bis zum Tode betrübt. He knew what was coming. Er wusste bereits, was auf ihn zukam. Then he's got to carry the top half of the cross. Dann musste er den oberen Teil des Kreuzes schleppen. Up the Via Dolorosa. Die Via Dolorosa entlang. To Golgotha. Hinaus nach Golgotha. He's crucified at 9 in the morning. um 9 Uhr des Morgens wieder gekreuzigt. Normally the crucifixion is so painful. Üblicherweise ist eine Kreuzigung so schmerzhaft, that even the merciless Romans, dass sogar die unbarmherzigen Römer, who would smash a man in the head, die einen Mann einfach auf den Kopf schlugen, with a stick, mit einem Stock, would offer him, dass die es sogar ihn anboten, to take this liquid, this what do they call it? This vinegar to drink. Sie boten ihm eine Essigflüssigkeit an. It was like a drug. So wie eine Droge. It would put the person in a daze. So eine Art Zustand des Rausches oder der Berauschung. Because the initial pain of those spikes was so severe. Weil der Schmerz dieser Nägel einfach so schwer und riesig right war. Through the nerves. Genau durch die Nerven hindurch. And then it would hang on these nerves. Dann hing er da an diesen Nerven. And then it would gasp for air. Der schnappte nach Luft. And they would come down. Und das they would come down. Das war, und er sank wieder and runter. Their hands would spin on the spike. Und das heißt, die Hände, sie hangen an diesen Nägeln. Their bodies were too heavy. Weil die Körper ja viel zu schwer then they waren. Couldn't breathe, so they das heißt, er konnte nicht pushed mehr atmen. Themselves up. Und er stieß sich dann wieder hinauf. On the spike, as their hands would turn on the upper spike. An diesen Nägeln, so wie sich die Hand dann wieder hinaufdreht. The pain ripping through their body. Der Schmerz, der durchzog den ganzen Leib. This kind of torture was designed as the ultimate torture. Und diese Qual, das war einfach die höchste Qual, die man jemandem zufügen konnte. They couldn't breathe, they were suffocating. Das heißt, sie konnten nicht mehr atmen, sie trockneten richtig because aus. Of the shock, they sweat. Und wegen des Schocks gab es Schweißzustände. They had no liquid in their mouth. They would cry out, I thirst. Keine Flüssigkeit mehr im Mund. Sie riefen aus normalerweise, ich dürste, ich dürste. He would hang 6 hours. Und 6 Stunden hang er dort. And he would die. Und dann starb er. At 3 o'clock in the afternoon. Um 3 Uhr nachmittags. Do you know what was happening at exactly 3 o'clock in the afternoon? Wisst ihr, dass es genau um 3 Uhr am Nachmittag geschah? The sacrifice was beginning in the temple. Weil das Opfer begann genau zu diesem Zeitpunkt im Tempel. Thousands and thousands of people were lining up with their lambs. Und Tausende und Abertausende Menschen stellten sich dort an mit ihren Lämmern. Thousands were lining up. Tausende stellten sich an mit ihren Opferlämmern. And they would come into the temple. Und sie gingen dann in den Tempel hinein. 24 units of elders. Da gab es diese 24 Abteilungen von Ältesten. Would receive their sacrifice. Die nahmen diese Opfer entgegen. And the ram horn would blow at 3 o'clock. Und das Horn wurde um 3 Uhr geblasen. Du, du, du. And the sacrifice would begin. Und dann begannen die Opferzeremonien. But Jesus died just before it began. Aber Jesus starb genau bevor das begann. Because he was the Lamb of God. Weil er das Lamm Gottes war. And people went in and sacrificed their lamb. Die Menschen gingen dort hinein und opferten ihre and Lämmer. Didn't see the Lamb of God. Aber sie sahen nicht das Lamm Gottes. And they took that lamb, und sie nahmen dieses Lamm. They bled it. Sie haben es geopfert. They took the blood. Sie haben das Blut genommen. Put the blood on the altar. Haben das Blut auf den Altar gesprengt. Where the fire was, they skinned the lamb. Dann haben sie das Lamm enthäutet. They put the lamb back into the fur. Haben sie wieder zurück auf den Altar. They took it home and they had their Passover meal that night. Dann nahmen sie wieder Teile zurück und sie feierten das Passover. Which was actually now Nisan 15, Thursday, actually Wednesday night for us. Das war der 15. des Monats Nisan, Donnerstagabend für uns. Jesus is in the grave. Jesus im Grab. Somewhere before 6 o'clock as we would know it. Und zwar vielleicht ein wenig vor 6 Uhr abends nach unserer Zeit. He is in the grave. Er ist da im Grab. Thursday. Am Donnerstag. Friday. Freitag. And Saturday. Und Samstag. Just as it says in Matthew 12. So wie es in Matthäus 12 heißt. And he rises from the dead. Und er steht von den Toten wieder auf. Sunday morning. Und zwar Sonntag morgens. As we would know it, actually as they would know it. Also für die Juden Sonntagmorgen. It would be somewhere after 6 o'clock on after the Sabbath. So irgendwann 6 Uhr abends nach 6 Uhr abends am Sabbat. This is the greatest story ever told. Das ist die großartigste Geschichte, die jemals erzählt wurde. An angel came down. Ein Engel kam da herunter. And rolled the stone away. Er rollte den Stein weg. The soldiers were terrified. Die Soldaten, sie waren ja schreckensbleich. The angel sat on the stone. Der Engel saß auf diesem Stein. And then early in the morning, the ladies are coming, and I'm going to close with this. Und dann früh am Morgen kommen die Frauen zum Grab. The ladies are coming. Frauen kommen zum It appears they're going to meet at the tomb. Und es scheint so, als ob sie sich dort trafen am Grab. It says the ladies got there when it was light. Es heißt, dass die dorthin kamen, als es bereits Tageslicht war. But Mary Magdalene got there when it was still dark. Aber die Maria Magdalena kam dorthin, als es noch finster war. It appears that Mary gets there, sees that the rock is gone. Und es scheint so, als ob die Mary sah, dass der Felsen zur Seite gewälzt war. She looks in, the body is gone. Sie blickt hinein und sieht, dass der Leib weg ist. She starts to run to get Peter and John. Sie läuft dann weg und holt den Petrus und den Johannes. On the way she bypasses the other ladies who are coming up the road. Und am Weg trifft sie die anderen Frauen, die da gerade kommen. They've taken the body, they've taken the body. Sie haben den Leib weggenommen. They sie haben run to the grave. Den Leichnam weggenommen. Sie laufen she hin zum gets Grab. Peter and John. Dann holt sie den Johannes the und den ladies Petrus. Come to the grave. Die Frauen kommen zum Grab. They look in. Sie schauen hinein. They look around. Sie blicken sich um. And suddenly, und plötzlich they see two angels. Sehen sie zwei Engel. And I'm going to close with this. This is so amazing. Und mit dem möchte ich jetzt abschließen. Es ist so erstaunlich. They see two angels. Sie sehen zwei Engel. Luke says. Lukas sagt. Mark says they see one. So, bei Markus heißt es, sie sahen nur einen. But Mark only focuses on one. Aber der Markus konzentriert sich dann nur auf diesen einen. They come and suddenly there's two angels and one says. So, sie kommen dorthin und da sind zwei Engel und einer von ihnen sagt. Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. You're looking for Jesus of Nazareth. Ihr sucht Jesus von Nazareth. He's not here. Er ist nicht hier. He's alive. Er lebt. Go and tell your disciples. Geht hin und sagt es den anderen. Disciples. Sagt es seinen Jüngern. He will meet them in Galilee. Dass er sie in Galiläa treffen wird. But the women don't seem to believe them. Aber die Frauen schienen ihnen nicht zu glauben. It seems that they are starting to snoop around. Es scheint so, als ob sie da herumsuchten. It seems that they think that the body is hidden somewhere. Sie dachten sich, vielleicht ist der Leichnam irgendwo versteckt. So they start to look around. Also schauen sie sich um. Maybe he's in the corner. Vielleicht liegt er da in dieser Ecke. And the other angel says. Und der andere Engel sagt. Why do you seek the living among the dead? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? He's not here. Er ist nicht hier. He's risen. Er ist auferstanden. He's risen. Er ist auferstanden. Amazing. Erstaunlich. They went crazy. Das brachte sie fast zum Verstand. You would think that they would say, "Wow." Was glaubt ihr? Haben die wohl gesagt, "Wow"? The scripture says they went. In der Schrift heißt es bloß, sie schrien laut. Why do you seek the living among the dead? Warum sucht ihr den Toten unter den Lebenden? He's not here. Er ist nicht hier. He's alive. Er lebt. He's risen. Er ist auferstanden. Ah! And then they ran. Und dann liefen sie davon. Peter and John come to the grave. Petrus und Johannes, sie kommen zum Grab. They look in. Sie schauen hinein. Peter's in unbelief. Der Petrus glaubt nicht. John believes. They go home. Johannes glaubt und dann gehen sie nach Hause. Mary finally comes to the grave. Dann kommt die Maria zum Grab. The women have gone too. Die Frauen sind schon weg. She's all alone. Sie ist ganz alleine. She doesn't know the other women have seen angels. Sie weiß nicht, dass die anderen Frauen Engel erblickt haben. So she's there. So sitzt sie dort oder steht dort. She looks inside the tomb. Sie blickt hinein in das Grab. She sees the two angels. Sie sieht die zwei Engel. But she doesn't know they're angels. Aber sie weiß nicht, dass es Engel sind. The Lord has something special for her. Der Herr hat was ganz Besonderes für sie. And the angel says. Und der Engel sagt. Who are you looking for? Wen suchst du? Why are you weeping? Warum weinst du? If you've taken my Lord, please. Wenn ihr meinen Herrn weggenommen habt. Please show me where he is. Bitte, dann zeigt mir, wo er ist. Bitte. Then suddenly in the doorway. Und dann plötzlich da im Türeingang walks the Lord. Kommt der Herr. I love this story. Ich liebe diese my Geschichte. Favorite story in the whole Bible. Das ist meine Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel. Because it tells me how sensitive Christ is. Weil es mir einfach zeigt, wie sensitiv Christus ist. Okay, guys, Mary's coming. Also die Mary kommt. This is how we do it. Die Maria kommt. You don't let her know that I'm risen. Not yet. Pass auf, Gott, wir werden das so machen. Du lässt sie jetzt nicht wissen, you're dass ich auferstanden bin. I'm gonna go around the back. So ihr seid da, ich bin da und ich komme von da hinten you rein. Don't let her know that I'm risen. Aber okay. Sag dir noch nichts, dass ich auferstanden bin. Come, weep. Why are you weeping, woman? Warum weinst du, Frau? Who are you looking for? Wen suchst du? I'm looking for Jesus. Ich suche Jesus. They've stolen his body. Sie haben seinen Leichnam gestohlen. Oh. Then the Lord comes in. Dann kommt der Herr herein. Woman. Frau. Why are you weeping? Warum weinst du? What are you looking for? Wen suchst du? I'm looking for my master. Ich suche meinen Herrn. If you've taken him, show me where he is. Wenn du ihn genommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingetan hast. And Jesus would say, und Jesus sagte, Mary. Maria. And she would say, und sie sagte, Master. Oh my Meister. God. That moment, in diesem Moment, I would give anything to be there for that moment. Ich würde alles geben, um diesen Moment miterleben but zu können. With that, let's close. Aber mit dem wollen wir abschließen. But this is our Lord. Aber so ist unser Herr. And this is what needs to happen to each one of us. Und das ist es auch, was wir alle Einzelnen brauchen hier. We need a revelation of the risen Christ. Wir brauchen eine Offenbarung des auferweckten each Christus. Each and every day. Und zwar jeden Tag. Even as believers. Auch als Gläubige sogar. Let's pray. Beten wir.